Does the law of sowing and reaping work in the new covenant? Funktioniert Halleluja, das es geht auch Gesetz von Saat politisch und weiter, Ernte im oder? Neuen Halleluja. Bund? What do you think? Ich Was muss denkst sagen, du? I think you're Daniel. Ich What? denke, You du told bist the Daniel. Daniel. And I'm Reinhard. Und ich You bin told Reinhard. Reinhard. To dream them is Und bad. das Dream Dream Team Team does ist not. zurück. Alright, let's talk about this interesting question. We Okay, lasst talked uns about über the diese burden in the interessante literature. Frage reden. The law of sowing and reaping. I Das love to Gesetz think von through that Saat belief. und Ernte. Do you know, I heard a preacher say, Ich oh, hörte Jim mal einen Collander in Prediger Berlin, sagen, that he doesn't believe in the law of sowing and reaping. dass And er you know, I nicht an think das he's got an Gesetz von educated Saat enough und Ernte belief. glaubt. He said, Er indeed, sagte, that in the new covenant this doesn't apply. In das another gelte im version, Neuen he looked Bund at the new nicht. covenant. He used an interesting Bible verse. Er And when you nutzte read einen it, people begin to interessanten understand. Bibelvers. He said, Jesus told his disciples, Er meinte, indeed, dass he said, Jesus zu this is seinen what Jüngern needs to do. sagte. Look at the birds, they neither sow nor reap, and my father takes care of them. You Schaut euch probably die thought it was Vögel an, sie sparkly, säen but und in the ernten nicht, und long mein and Vater long im while you Himmel might hear, if I kümmert sich could doch um believe. sie. Matthäus 6, 26. Well, I don't agree. Ich You sehe will das concord, anders. like you have the freedom to disagree with me. I Genauso could wie du almost die agree with Freiheit you, hast, but I mit mir didn't nicht go there, didn't. übereinzustimmen. So I disagree with that preacher. Ich So stimme it's also quite mit diesem different Prediger than nicht that. überein. And here is why. Aus We folgendem forget. Grund. God told us in Genesis that forever there will be time, there will be seed, time and harvest. Gott Nobody sagt here uns can im get a ersten belief. Mose, I dass es think auf the ewig idea Zeit of für immunity Saat und is Ernte rejecting geben that wird. belief. Paul talks very clearly that whatever a man will sow, that he will reap. Paulus Paul sagt makes sehr plainly klar, what dass the was future immer ein law Mensch sowing sät, and wird er reaping auch requires. ernten. But here's the interesting thing. Aber das Interessante Often ist, doesn't get a when we talk about sowing and reaping, people typically think about money. wenn Well, we wir might über Saat probably und do it Ernte cheaply, sprechen, but denken if die we're telling Leute them, just meistens thinking an here it is, Geld. I think that's a mistake. Ich You glaube, often das ist don't ein really. Fehler. Now, 2 Corinthians chapter 9 is, and chapter 8 actually, I rather 2. think you Korinther can look up Kapitel into the 9 law, und you auch look up the law, it's 8. never large. Those two chapters clearly talk that sowing and reaping still works in the new covenant regarding money. If you Zeigen look ganz at the book klar, of dass Proverbs, Saat you und will see that Ernte auch Paul im makes Neuen different Bund noch comments about it funktionieren relating in to the Bezug auf situation in Geld. Asia. But Galatians 6 told us that the sow sowing and reaping works even not having anything to do with money. Aber Galater 6 sagt uns, dass das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert, auch ohne Bezug zu Geld. I remember many years ago I preached a sermon that was called God Mocking Ich Christians. erinnere mich, dass ich vor Jahren eine Predigt hielt mit dem Titel Gott verspottende Christen. Christians mock God. Also Christen verspotten Gott. Cristãos zombadores de Deus. Because Paul said in Galatians 6, Denn because Paulus Paul sagt was in written in Galater Galater 6, 6, Vers 7, do not be fooled, God cannot be mocked. irrt No euch human nicht, being Gott can lässt build sich nothing, nicht can build nothing spotten. bomba. Whatever a man will sow is what he will reap. Denn I've was seen der some Mensch lawyers who've sät, got it das pretty wird much er auch clear. ernten. So he's not talking about money anymore. Er spricht hier also nicht mehr von Geld. He says, if you sow to the spirit, then that's what you will reap. If you sow to the flesh, you will reap death. Er Indeed, sagt, God wenn has du promised auf that den they Geist may be sähst, wirst du filled and davon replenished ernten, until aber the wenn du end. auf We dein are Fleisch trying to sähst, work on wirst that du Tod one. ernten. So the new covenant has not removed the sow of sowing and reaping. Der No neue longer Bund hat removes also the das law of Gesetz von knowledge Saat until und you've got Ernte nicht belief. beseitigt. Look, Schau Gordon. mal. Many years ago, Vor we've vielen learned that well. 2 Jahren, years ago, actually, eigentlich we've vor learned that well einigen very Jahren, much. We decided to sow a vacation into the life of two families. Now, if entschieden they wir, could einen do Urlaub in that, das then I Leben said, von if you do zwei family, Familien zu sehen. they couldn't afford a vacation, so we paid them a vacation. Sie If you don't konnten have sich family keinen to spend Urlaub it for leisten, them, also then we bezahlten lost wir out den on that Urlaub appropriate für sie. family. We didn't tell anybody, we just wanted to bless them. Wir haben Well, we keinem thought, davon okay, erzählt, wir we wollten thought sie maybe we einfach got a damit blessing. segnen. So we didn't now have money to go ourselves on vacation. Dadurch Because hatten Debbie und there's ich no kein Geld working mehr, um anymore for selbst in us den to Urlaub spend zu it, so we are fahren. dead. Nobody knew that in the Keiner wusste family. das. That same year we received a vacation for Debbie, me and our two natural sons, Daniel and Im Christopher. selben In Jahr a new erhielten wir einen world, Urlaub they für don't Debbie, have to mich und leave unsere with their zwei educated natürlichen children to Söhne, live with Daniel und Christopher in Christopher. Spanish. $10,000, which was 50,000 reais. $10,000, das sind $70,000 in circa equivalent to present 8500 reais. Euro. And we were told we have to spend everything on the vacation or give it back. Und We uns also wurde were told gesagt, we wir need müssen therefore alles für to den keep Urlaub that cash verwenden in oder our den Rest debt so that we zurückgeben. will be. Somebody said, Jemand you're really sagte: lucky. Ah, Reinhard, you are so lucky. Oh, Now I Reinhard, know. du Some hast so wisdom ein to wisdom. Glück. You know, I didn't even think anything. Ich Well, maybe dachte gar they nicht haven't dazu. thought just. Debbie said immediately, Aber Debbie, you Debbie got a sagte little duty. sofort: Because this person said, ah, why do you get the vacation and we don't get anything? Denn die andere Person sagte, ah, warum bekommt ihr so einen Urlaub und wir bekommen nichts? Debbie said, how many vacations did you sow? Debbie sagte, wie viele Urlaube habt ihr denn gesät? We sowed, so therefore we reaped. Wir haben gesät, deshalb haben wir geerntet. Look how clear this is about the law of sowing and reaping. Schau mal, wie eindeutig das mit dem Samen säen und ernten ist. Whatever a man will sow, that's what he will reap. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. So it's a law that is in the whole universe. It's there. Es ist also ein Gesetz, das im ganzen Universum existiert. That moment that this law will be extinct, the world will stop. In dem Moment, wo dieses Gesetz erlischt, wird die Welt aufhören. Not that instant. Nicht unmittelbar. But the world will begin to stop. Aber die Welt wird anfangen zu enden. Look, schau mal. Daniel, didn't you have lunch today? Daniel, hat dir das Mittagessen heute geschmeckt? It was very good. That meat was really nice. Es war sehr gut, besonders das Fleisch. Why could Daniel eat meat? Warum konnte Daniel Fleisch essen? Because a bull planted a seed into a cow, so that another baby cow and it grew and we could kill it. Weil ein Bulle einen Samen in eine Kuh setzte, so dass eine Babykuh heranwuchs, die getötet werden konnte. If the law of sowing and reaping stops working, there is no more meat. Wenn das Gesetz von Saat und Ernte aufhört, wird es kein Fleisch mehr geben. Once we've killed the meat, that's it. Sobald wir alle Tiere getötet haben, war's das. I love eggs. Ich liebe Eier. Yeah. Eu amo ovos. And I love cheese. Und ich liebe Käse. If the law of sowing and reaping stops works, there's no more eggs and cheese for me. Wenn das Gesetz von Saat und Ernte aufhört, gibt es keine Eier und keinen Käse mehr für mich. The bull doesn't plant the seed in the cow doesn't have a baby, there is no milk, there's no cheese. Wenn der Bulle den Samen nicht in die Kuh setzt und sie ein Kalb bekommt, wird es keine Milch und somit keinen Käse mehr geben. No more eggs and soon. Und auch bald keine Eier mehr. Não vai ter mais ovos. You like a nice piece of bread. Du magst ein gutes Brot. Well, if the farmer doesn't plant the corn will not grow and you will have no bread. Or wheat? Wheat, yeah. Aber wenn der Bauer das Korn nicht aussät, wird es nicht wachsen und du wirst kein Brot haben. I like the jacket, very nice. Ich mag seinen schönen Pullover. But without the law of sowing and reaping, he will be naked. Aber ohne das Gesetz von Saat und Ernte wäre er nackt. Because a guy had to plant cotton. Denn jemand musste Baumwolle anpflanzen, reap cotton, und Baumwolle ernten, so they can produce this sweatshirt, damit dieser Pullover hergestellt werden konnte. Show me anything that will continue to run if the law of sowing and reaping is removed from the earth. Zeig mir irgendetwas, das weiterlaufen würde, wenn das Gesetz von Saat und Ernte von der Erde entfernt würde. Somebody said to me. Jemand sagte zu mir. Reinhard, you're such a lucky guy. Reinhard, du bist so ein glücklicher Kerl. You have so many wonderful friends. Du hast so viele wunderbaren Freunde. I do. Ja, das habe ich. Do you know why? Weißt du warum? Because I've sowed friendships for decades. Denn ich habe über Jahrzehnte Freundschaften gesät. You know, people come to me and say, Reinhard, I wish I would be so lucky and you would have so many wonderful friends. Die Leute kommen zu mir und sagen, Reinhard, ich wünschte, ich hätte auch so ein Glück wie du und hätte so viele wunderbare Freunde. Well, how much friendship have you sowed? Wie viel Freundschaft hast du gesät? You know, you have to understand that the law in sowing and reaping will always function. Du musst verstehen, dass das Gesetz von Saat und Ernte immer funktionieren wird. So rebellion and you will reap rebellion. Sehe Rebellion und du wirst Rebellion ernten. So love you will reap love. Sehe Liebe und du wirst Liebe ernten. So once you understand that it's a universal law that has nothing to do with the new or the old covenant. Sobald du verstehst, dass es ein universelles Gesetz ist, was nichts mit dem alten und neuen Bund zu tun hat, weißt du, was du dann tun wirst? You're gonna purposefully, intentionally and consciously begin to sow. Du wirst anfangen, zielgerichtet, absichtlich und gewissenhaft zu sehen. Letztes Jahr I really needed to change my car. Musste ich wirklich mein Auto wechseln. It was just something that became as a need. Es war einfach, es wurde richtig nötig. So I got money together. Ich legte also Geld zusammen and I got ready to buy the car. Und bereitete mich vor, ein Auto zu kaufen. And I was in a meeting and the Lord said, ich war in einem Treffen, als der Herr sagte, You know, the money you got together to buy yourself a new car. Weißt du, das Geld, was du zusammen hast, um dir ein neues Auto zu kaufen? I want you to sow it into that guy over there. Möchte ich, dass du es in diesen jungen Mann darüber setzt? I went over to that guy and I said. Ich bin zu diesem jungen Mann gegangen und habe gesagt. Go and change your car. Wechsle dein Auto. I will pay for it. Ich werde dafür bezahlen. You know, and the guy was like shocked. Der junge Mann war geschockt. See, he had a wife and two little children, and he needed a newer car more than I did. Denn er hatte eine Frau und zwei kleine Kinder und brauchte dringender ein neues Auto als ich. So I sold my car. Ich setzte also mein Auto. Only a few months later, I got a nicer car and a better car and a newer car than he got. Nur wenige Monate später bekam ich ein besseres, schöneres und neueres Auto als er. It was in August of 83. Im August 1983 verbrachte ich Zeit mit dem Herrn and the Lord began to speak to me about sowing and reaping. Und der Herr fing an, zu mir über Saat und Ernte zu reden. So this is almost 40 years ago, 38 years ago. Das ist 38 Jahre her. For 38 years I've purposefully, intentionally and consciously sowed. Seit 38 Jahren sehe ich absichtlich zielgerichtet und gewissenhaft. I've sown finances. Ich habe Finanzen gesät. I've sown material things. Materielle Dinge. I remember when we moved to America. Ich erinnere mich, als wir nach Amerika zogen. And Debbie just she had a sewing machine that was almost new. Da hatte Debbie eine Nähmaschine, die fast neu war. And I said we can't take it to America, it's too heavy. Und ich sagte zu ihr, dass wir sie nicht mitnehmen können, weil sie zu schwer ist. I said to her, let's sell it. Ich sagte zu ihr, lass sie uns verkaufen. Because it was almost new. Denn sie war fast neu. And Debbie said no. Und Debbie sagte nein. I will sew it. Ich werde sie sehen. So she sold it. She gave it away. Also hat sie gesät und verschenkt. Arrived in America and a woman came to us and said, God told me to go and buy you a brand new good quality sewing machine, and she did. Wir kamen in Amerika an und eine Frau kam zu ihr und sagte, Gott hat mir gesagt, ich soll dir eine neue hochwertige Nähmaschine kaufen, und das tat sie. Isn't it funny? We always want to reap, but we don't like to sow. Ist es nicht komisch? Wir wollen immer ernten, aber nicht sehen. So. Sehe. So love, so good attitude, so kindness, so care. Sehe Liebe, gute Einstellungen, Freundlichkeit, Fürsorge. Show material things. Sehe materielle Sachen. So, so, so. Sehe, sehe, sehe. You will reap. Und du wirst ernten. It's pretty simple. So einfach ist das. If you like this video, wenn dir das Video gefallen hat, share it. Teile es. If you don't like it, wenn es dir nicht gefallen hat, don't share it. Ja, dann teile es nicht. Comment. Kommentiere es. Send us your Und schreib uns deine Gedanken. Thank you. Danke.